Donnerstag, jetzt machen wir noch einen dazu. Fünf brauchen wir insgesamt, aber dann wird man das doch rausbekommen, oder? Wie sehe ich das? Echt die Kuschelsongs. 21.48 Uhr, ein kommt noch. Dann haben wir insgesamt 10 gehabt. Da 0138 8000 Blastmusik. Oh nein! Tat an der Grenze des Erträglichen. Was geht hier eigentlich vor? Tja, wollt ihr es auch wissen? Der gute alte Musikladensong zerkratzt, wie sich's gehört. Schon mal, ich habe hier mit der Leitung 21.51 Uhr, aber die Sandra aus Hofweier. Hallo, Sandra. Hallo. So, Sandra, was ist so dein Musikgeschmack so? Och, quer durch die Bank eigentlich. Ja, mal zwischendurch mal was Langsames, ha? Ja, so, genau. Lass uns jetzt alle mal bitte hören. Wie, war fünf Interpreten da? Ja, fünf Interpreten, okay. Ja. Das waren Joshua Caddison. Ja. Phil Collins. Genau. George Michael. Ja. Bonnie Bianco. Super. Peter Gabriel. Ja. Mit Kate Bush. Hey! Super! Spitzenklasse! Das gibt eine CD für die Sandra. Danke! Die Sandra ist die Siegerin. Genau! Du bist die Siegerin. Du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Alle sein, dann legen bitte auf. Wir machen jede Stunde mindestens ein Gewinnspiel. Ihr könnt wegrennen! Ihr könnt euch verstecken! Radio! Das gibt's nicht! Doch, das gibt's! Radio Regenbogen! Ein echter Knaller! Jetzt kommt die Werbung! Am Morgen, am Sonntag, Holiday, das Urlaubs- und Freizeitmagazin mit Pia Hoffmann. Another holiday. Einer geht noch, nein. Fressorgien in Amarillo, wer auf ist, muss nichts bezahlen. Die Last-Minute-Reise gibt's schon lang. Au. Jetzt kommt die Last-Minute-Impfung. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist Las Vegas. Ja, da ist ja auch der Eiffelturm. Wie der Eiffelturm nach Las Vegas kommt, wie Sie sicher in den Urlaub kommen. Und wir verlosen einen Traumurlaub an der Côte d'Azur. Radio Regenbogen Holiday, jeden Sonntag von 9 bis 12. So, alle, die irgendwo draußen sind, im Garten und im Campio oder am See, hallo Nachtschwärmer! Dranbleiben, diese Party geht noch bis heute Nacht mindestens um 2. Wetter für Baden-Hessen, die Pfalz, das N. Radio Regenbogen Verkehrsservice mit einer Meldung. A8 Stuttgart, Karlsruhe zwischen Pforzheim West und Dreieck Karlsruhe in Richtung Karlsruhe, Baustelle 5 Kilometer stockender Verkehr. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Sperrt ganz schnell eure Multislein, dann fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, mit wem ich rede, ist doch klar. Hallo Nachtschwärmer, grüßt euch. Wer ist da noch jemand dabei hier? Wie heißt der schon wieder? Sagt der Name Al Bundy was? Ja, Albtraum. Okay, Stadtmeister, 4 Touchdowns in einem Spiel. Ja, L4 Touchdowns, aber dass du Schuhverkäufer bist, das sagst du nicht, ha? Was ich tue, geht den verdammten Scheiß an. Keinen Aufwand, keine Mittel gescheut. Volle Power nach 22 Uhr. Ah, wann kannst du losgehen? Ich kann's kaum erwarten. Los geht's, die Ohren anlegen und dann schneller. Thank you. Find Another Way Remix, Captain Hollywood Project. So, macht schon mal. Und immer wenn das Jingle von Onkel heute kommt, dann nehmen wir auf niemand mehr Rücksicht. Und nun, Kinder, gebt bald Acht. Ich habe den Sandmann umgebracht. Schwebt musikalisch immer noch über dem Regenbogen. Aber er hat ein Herz aus Gold. Oh, es ist auch sein Kopf, der mir Sorgen macht. Do it now. do it now. Let's do it again. Hallo, Nachtschwärmer. Let's do it again. Woo! Wahre Orgien des Nervenkitzels. Soll das eine Beschwerde sein? Yeah! Die soll jetzt mal die Sau rauslassen. Radio Regenbogen. Yes, it's showtime. There's nothing in everything all at once. I am one of those melodramatic fools. Neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Bringing her down. So, L, was meintest du hier, ha? So, jetzt kommt die Werbung. Jetzt habe ich Zeit, mich um euch zu kümmern. Danke, super. Hey, guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on, baby! Wow! Jetzt kommen nochmal die Termine von Charlie 2000 on the road. Heute Abend sind wir, da grüße ich natürlich hin, Tübingen, Hageloch, Festzelt und Thalheim-Mössingen auch im Festzelt. Da soll die Hülle los sein. Dann morgen am 1. Juli. Achtung, Achtung! Durchhausen, Festhalle, Nähe Tuttlingen, Donaueschingen. Dann La Reichenbach, Geroldsecker Halle, da waren wir schon ein paar Mal. Und Bluebox Banking unterwegs in Singen am Hohen Twil. In der Halle beim Freizeitzentrum. Und das erste Open Air, Rottenburg-Wurmlingen, parallel zum Dorffest neben der Schule, Open Air. Und im Elsass in Selz, in der Festhalle Selz, das ist direkt an der Grenze. Enjoy to show them what we make and listen the place on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power. Dann bitte vormerken, eine Woche später, Freitag, 7. Juli, Bad Imnau, Festzelt, das ist in der Nähe von Horb. Schuttern, Friesenheim, Schuttern, das ist zwischen Lahr und Offenburg. Auch im Festzelt natürlich. Und Tuningen bei Tuttlingen. Rastatt Partnerhalle. Das ist Bluebox Banking unterwegs. Und Kinzingen Open Air. Und nächste Woche ist dran Obermodern. Das ist im Elsass, weiter hinten. Und Rembach auch. Nicht vergessen, eine Woche später, Radio Regenbogen, Beach Party, Hot Summer Night, ohne Ende. Das wiederhole ich nachher nochmal, da gehen wir nochmal kurz drauf ein. So, 22.23 Uhr, alle, die sich gesagt haben, hallo, Schöner! Und weiter geht es, Schlag auf Schlag! Do you need me? Ja! Do you need me? Do you love me? Do you need me? Do you love me? Do you need me? The embassy of love. Do you love me? Do you need me? The embassy of love. Do you love me? Do you need me? The embassy of love. Stimme. Das ist wieder unmöglich. 22.25 Uhr. Die doofe Witze-Ecke. Wisst ihr, warum ich gelacht habe? Weil ich jetzt weiß schon, was auf euch zukommt. Was hat eine dunkel gefärbte Blondine? Ganz einfach. Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Ja gut, das war jetzt der kleinere. Ich habe da noch was Besseres. Aber ich muss ja ganz klein anfangen. Warum benutzen Blondinen grünen Lippenstift Nachtschwärmer? Ganz einfach, weil Rot Stopp bedeutet. Was bedeutet es, wenn eine Blondine roten Lippenstift benutzt? Stopp, falsches Loch. Also ehrlich, das wird. Woran erkennt man, dass eine Blondine im Kühlschrank gesessen hat? Am Lippenstift an den Gurken. Das darf ja nicht wahr sein. Aufhören! Jetzt der richtige Song dazu. Blonde on Stupid. Hello, Blondies. Hey, hey, hey. Short dress, long legs, covers every magazine. Wow, wow, wow. Blonde hair, tight buns, showing on the TV screen. Wow, wow, wow. We ain't got much to say, but we got lots of things to show. Wow, wow, wow. We don't know how to sing, but we just do it. No matter. Wir haben gleich 22.28 Uhr. Da. Bitte noch einen Nachtschwärmer. Warum nimmt eine Blondine Brotkrübel mit aufs Klo? Damit sie die WC-Ente füttern kann. Alles klar, das reicht mal fürs Erste. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up. you listen to those old conventions? No hide to suppress your real intentions. You're open-minded, at least that's what you keep on saying. Don't be afraid of doing what you are best in. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up. With Sebastian. Shut up and sleep with me. Also sei ruhig und schlaf mit mir. Hey! El, da hast du vorher mitgehört bei dem Blondinen? Charlie, ich schäme mich deiner. Gerade du, das musst du, sag gerade richtig, ja? In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Danke, El. 22 Uhr und 33 Minuten, Radio Regenbogen, Verkehrsservice. A8 Stuttgart, Karlsruhe, zwischen Karlsbad und Dreieck Karlsruhe in Richtung Karlsruhe. Baustelle 4 Kilometer stockender Verkehr. Ansonsten gute Fahrt. Radio von hier, Radio hier, Radio Regenbogen. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hey! Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Diätensachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich schmeiß mal alle an und bin gut drauf. Der Charlie baut mich immer tierisch auf. Bist du wenigstens noch. Vielleicht bist du nicht ganz so sauer, dass du noch das Gewinnspiel ansagen kannst. Ha? Auf, komm! Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Danke! Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spaß. Ein Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten. Ganz los geht's! Ja! Und 2! Und 2! 3! 4! Okay! We'll be right back. 01 38 000, unser Gewinnspiel, ruf mich an. Immer noch unser Gewinnspiel. Don't have to worry. Good news is on the way. I'm talking. Das ist der zweitletzte Song von unserem Gewinnspiel. Eins kommt noch und dann möchte ich es wissen. Ruf mich an, das macht ja längst schon 0138 8000. Genügt mir natürlich das Original, ganz klar. 22.49 Uhr. Jetzt möchte ich wissen. Angsthasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Radio. Oh, der Wahnsinn! Radio. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Ah, der Wahnsinn. Radio Regenbogen. Sound hier. Ich finde es wunderbar. Ich kann mir dabei immer ganz befreit in die Hose machen. Der Wahnsinn! Und das Ganze wird auch noch live übertragen. Was für eine Blamage. What, der Wahnsinn! Da fliegen euch die Sicherungen raus. Of Paradise Nachtschwärmer-Version. So, jetzt habe ich in der Leitung, ich grüße den Jochen aus Heidelberg, S30. Jochen! Ja, hallo. Hallo Nachtschwärmer, Jochen, darf ich so sagen? Ja, natürlich. Wer um diese Zeit Radio hört, ist ein Nachtschwärmer, ganz klar. Oder überhaupt wach ist. So, jetzt 5 in der Brenn wollen wir hören, Jochen. Okay, da haben wir die Cranberries. Ja. Captain Hollywood Project. Genau. Snap. Ja. U96. Hm? Nena. Super! Das ist kein Problem! Spitze! Du bist nach voll informiert, muss ich sagen. Alle anderen auflegen, bitte! Super! Jede Stunde ein Gewinnspiel hier, ganz klar! Listen carefully. Ich glaube, ich muss umdisponieren. Ich bringe Lickit nachher. Das ist live hier. Jetzt kommt die Werbung. Die Radio Regenbogen Hard Summer Night, präsentiert von Neuss Fruchtsäfte mit Karin Move, DJ Bobo und Dr. Alban. It's my life, it's my life, my world. Der ersten allgemeinen Verunsicherung und Scatman. Die Radio Regenbogen Hard Summer Night. Freitag, 14.07. Rheinstadion, Maimarktgelände Mannheim. Wäldebräu Bierspezialitäten. Lust auf Premium, Lust auf Wälde. Reggae Fever Folge 2, der Sound, der zur Sonne passt, mit Big Mountain und DJ Bobo. 33 Hits zum Abtanzen mit Bob Marley und Real McCoy. Heiße Nächte mit Peter Tosh und Dini Camosi. Back to the Roots mit Inner Circle, Reggae Fever Folge 2. Und der Sommer kann kommen, die heiße Doppel-CD von Ariola. Der aktuelle Urlaubstipp von Polyglot. Heute die Südstaaten der USA. Crawfish is a special delicacy. It's a kind of river crab, but its nickname only tells you where it comes from. Diese wertvollen Reisetipps und noch vieles mehr finden Sie jetzt im neuen Polyglot. Und ein ruhiges Hotel gleich dazu. Jetzt kommt wieder Aktuelles und dann bin ich wieder da. Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Das Wetter für Baden, Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz in der Regenbogen mit der Zeit 23 Uhr und 4,5 Minuten. Thank you. Radio Regenbogenverkehrsservice mit einer Meldung. A8 Stuttgart-Karlsruhe zwischen Karlsbad und Dreieck Karlsruhe in Richtung Karlsruhe, Baustelle 2 Kilometer stockender Verkehr. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Von Süd nach Nord, von Ost nach West, überall stößt man auf Charlies Nest. Er lockt euch ungeniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. Hör zu und mach dich frei. Dass Daddys Krankenschwester eine fette Frau war, die immer in seinen Schuhladen ging. Aber dann plötzlich hörten die Besucher auf, weil sie in dem Laden war und sagte, sie möchte etwas haben, was ihren Fuß schmaler aussehen lässt. Und ich sagte, klemmen Sie ihn zwischen die Arschbacken. Es wäre nicht El Bundy, wenn es vor ihm nicht kommen würde, ha? Willkommen in Bundyana! Willkommen! Spitzt die einbalsamierten Ohren. So, noch einmal aufgepasst. Wir haben 23.12 Uhr. So, jetzt geht die Party richtig los. Kennt ihr den Song? Der den Song gemacht hat, den begrüße ich als Studiogast. Hallo Macho. Da kommen wir nachher noch mehr dazu. Okay, und dann haben wir ein paar CDs von ihm zu verlosen. Alle Hände nach oben. El, kennst du den Song auch? Ha? Den musst du doch kennen, ha? Ist wertvoller als 1000 Kondomwerbespots. Würde ich auch sagen. Genau. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hier geht die Post ab. Hier tanzt der Bär. Wonderful Wave of Wave. 23.16 Uhr und nach halb haben wir wieder unser Gewinnspiel, nicht vergessen. Und bei mir im Studio, der läuft sich gerade warm, der macht einen Sonderplayback, einen Song macht er uns, der Macho. Mit seinem Song Viper Viper, die Spaßversion von Hyper Hyper. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Also, ein Schalt. Und zwar Radio Regenbogen. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Sex on the phone, I'm so alone. Some sex on the phone, I need it so. Okay. I do what you say. Come on. Baby, this is number one. Sex on the Phone. Ganz neue Erotik. Alle, die sich zugeschaltet haben, hallo, herzlich willkommen. Ganz besonders grüße ich heute alle, die draußen an den Seen liegen, draußen an den Baggerseen, wo auch immer. Dreht voll auf, hoffentlich geht eure Autobatterie nicht leer. Volksmusik. Zack, zack, jawoll, zacke, zicke, hier ist sie. Und jetzt alle. Dengel, dengel, dengel, dengel. Ja, wir machen einen Sommerholiday und wir düsen diesen großen Teich. Tja, volle Stimmung. Beach, Summertime. So, dann schon mal, jetzt kommt mein Studiogast in Aktion. Er hat einen Kopfhörer auf und ich bringe jetzt die vierte Version von seinem Song. Er hat extra einen neuen Text geschrieben für uns. So, Macho, wie wär's? Hallihallo! Von Freiburg bis Darmstadt, alle Hände nach oben. Das gesamte Sendegebiet wackelt. Weiber, Weiber! Ja, ja. Weiber, Weiber! Alle Hände nach oben. Jetzt geht die Party richtig los, Charlie! Dieser Welt. Ja, ja. Vor allem Samantha Fox, Ornella Muti, Dolly Buster, Sharon Stone, Shadi, Kim Basinger, Patricia High, Belinda Carlisle, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Anita und Sandra, Madonna, Christiane Backer, Isha, Kylie Minogue, Maria Carey, Sibylle Rauch, Ingrid Steger, Franziska von Einzig, Whitney Houston, Steffi Graf, Birgit Schromange, Pamela Anderson, Julia Roberts, Cindy Crawford, Rita Süßmuth und natürlich Mutter Teresa. Und natürlich alle anderen geilen Weiber dieses Sendegebiets. Juhu! So, das war jetzt unser Macho. Hört sich natürlich ein bisschen anders an, wie im Studio, ganz klar, da haben wir andere Geräte. Macho, hallo, grüß dich. Hallihallo, Charlie 2000. Ja, wo kommst du denn her? Ich bin jetzt nach Forst gezogen. Nach Baden, Forst? Jawohl. Du kommst aus dem Württembergischen? Richtig, Stuttgart. Das hört man. Das hört man, ja, gut. Wie bist du auf den Song gekommen überhaupt? Ich meine, die Frauen sind natürlich das Geilste auf der Welt, ist ganz klar. Und da muss man auch mal so einen Song machen. Oder? Ah, sehr gut. Da bist du gerade, hast einen Hyper halt angeliehen da, ein bisschen, ne? Richtig. Und wieso gab es den Song? Das interessiert mich. Ich habe hier hunderte von Anrufen bekommen. Ich krieg die Platte nirgends. Ja, das ist mein Problem. Wir hatten da ein bisschen Ärger mit den Hyper-Hyper-Typen. Und deshalb ist die Platte verboten worden. Aber du weißt ja, es gibt auch noch über dem Ladentisch, noch unter dem Ladentisch was. Das ist... Aha, aber nicht überall. Die sind hier verzweifelt. Nein. Deswegen hast du heute ein paar mitgebracht. Richtig. So, Nachtschwärmer, das ist das Zeichen. Er hat ein paar mitgebracht. Sein Assistent geht direkt ans Telefon. 0138 8000. Kein signiert von mir. 6 Stück. Werde erst nur anrufen, ja? Ja, werden jetzt mal erstmal verlosen. Die werden dann zugeschickt. Okay? 0138 8000. So, während hier das Telefon heiß läuft? Natürlich noch was. Es darf nicht nur Mädels anrufen, ist ja ganz klar. Ehrlich? Ja, natürlich. Ich bin ja der Macho. Ja gut, aber da werden die Männer enttäuscht sein. Na gut, okay. Du bist der Boss jetzt gerade. Und was machst du denn noch alles produktionsmäßig? Ja gut, ich habe jetzt die neuen Night People gemacht. Ich mache natürlich noch mehr. Ich habe Sabrina, Afrika Bambaataa, also schon namhafte Krumm gemacht. Die Weiber machen nur eine Spaßversion, ja? So nebenher ein bisschen was. Und Spaßversion, würdest du dir künstlich vorstellen, nochmal was zu machen? Ich werde nochmal was machen, ganz klar. Da sind wir gespannt. Jetzt bringen wir deine neue Produktion, Night People. Genau. bei uns laufen die Drähte heiß. Macho nimmt den Hörer ab und die CDs, die verlost werden, werden zugeschickt. Night People. 23 Uhr und 31 Minuten, in wenigen Sekunden Radio Regenbogen Verkehrsservice mit zwei Meldungen. A8 Stuttgart-Karlsruhe zwischen Dreieck Leonberg und Heimsheim in Richtung Karlsruhe, Baustelle 2 Kilometer stockender Verkehr. Und A8 Stuttgart-Karlsruhe zwischen Karlsbad und Dreieck Karlsruhe in Richtung Karlsruhe, Baustelle 2 Kilometer stockender Verkehr. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Ja! Atmosphäre und Leben pur, jede Woche bei Echten Bomben-Sound hier. Auf den fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Na, schon mal, seid ihr bereit fürs nächste Gewinnspiel? Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Wir suchen wieder 5 in den Briten. 0138 8000! Das halte ich im Kopf nicht auf. Freitagabend. Nicht langweilig hier, tut mir leid, ich suche mir eine andere Show. Macht mir keine Sperrenzchen. Schlimmer kann es nicht werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Ihre Programmzeitschrift oder schalten Sie ein, ohne zu fragen. Do that! Sag schon mal, die letzte Macho-CD wird verlost. Ausnahmsweise auch einen Herrn, der konnte beweisen, dass er Macho war. Und zwar eine dicke, fette Halskette. Hier ist unser Gewinnspiel. Schau mal, wie sieht's aus? Habt ihr 5 zusammen? Auch kleinste Samples, kleinste Schnitte genügen mir. Thank you. 018.000. Alles klar, ruf mich bitte an. 5 in der dritten. Und ich habe gerade einen Geheimtipp bekommen. Und zwar ein Mikro liegt bei Elle im Schlafzimmer. Heck, hast du denn noch nicht gelernt, dass sich in diesem Schlafzimmer überhaupt nichts entwickelt, solange du redest? Alles klar, das genügt. Drums. Come on, here we go. H Block, 23:45. Jetzt habe ich eine Nachtschwärmerin in der Leitung, die Miriam aus Mannheim. Ja, hallo. Hallo Miriam. So, wir wollen jetzt alle von dir 5 in der Brenn hören. Ja, also ich habe erstens Alex Party, Corona, ja. Nightcrawlers, M People und Entrance. Alles klar. Hey, super. Spitze, das gibt eine CD. Hallo. Super. Alle anderen legen bitte auf. Ja. Hold on, it's the start of another weekend. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? Now listen to noises. Noises are a major embarrassment source.

Bum, bum, bum, ja, Out Here Brothers. Wir haben jetzt 23.51 Uhr. You boys are disgusting. Summertime. Now here's what I want you all to do for me. Dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel. Hussa, hussa, ho! Watch out for the Sie? Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen! Oh, genügsamer! Jetzt kommt die Werbung! I want it all! If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! Jetzt nochmal die Termine von Charlie 2000. Und zwar für morgen, Samstag, 1. Juli. Da ist dran zum einen Durchhausen, Festhalle. Das ist also in der Nähe von Tuttlingen, zwischen Tuttlingen und Donaueschingen. Wenn man auf der Landkarte guckt, dann La Reichenbach, Gerolds-Ecker Halle. Da waren wir schon ein paar Mal. You gotta come along and see the people rocking and jamming about. Dann in Singen am Hohen Twil. Das war Blue Box Banking unterwegs. Überall Einlass 20 Uhr, nur in Singen, dann immer bei Blue Box Banking 19 Uhr. Und in Wurmlingen, das erste Open Air dieses Jahr. Rottenburg-Wurmlingen, genau gesagt. Nähe von Tübingen. Parallel zum Dorffest. Open Air. Und in Selz, im Elsass. Eintritt überall läppische 10 Mark. Eine Woche später, Freitag 7. Bad Imnau Festzelt. Schuttern bei Friesenheim, also Nähe von La. Auch Festzelt. Tuningen bei Tuttlingen. Rastatt, Badenhalle, Blue Box Banking und Kenzingen, Open Air, wieder. Ganz nebenbei bedanke mich allen, die letzten Samstag zum Beispiel in Herbolzheim waren. Oh, war super stark. Dann bedanke ich mich allen, die in Offenburg, Zell-Weierbach waren, in Hüffingen und in Seebach. Und in Weil am Rhein. Am Freitag Grünmettstetten, Mötzingen und Enstlösterle. On the road again. With Charlie 2000. On the road again. Power play. Music power, power, power. Der aktuelle Urlaubstipp von Polyglot. Heute die Südstaaten der USA. Crawfish is a special delicacy. It's a kind of river crab, but its nickname only tells you where it comes from. Diese wertvollen Reisetipps und noch vieles mehr finden Sie jetzt im neuen Polyglot. Und ein ruhiges Hotel gleich dazu. Polyglot. Überall sofort zu Hause. Mr. Radio's Hits Party. Warten Sie schon die ganze Zeit auf Ihren Lieblingssong von Mike and the Mechanics, Joe Cocker, Human League, den Cornells, Sophie B. Hawkins oder vielen anderen? Dann warten Sie ruhig weiter. Oder holen Sie sich Hits on Air, die besten Radiosongs auf einer CD. Und jetzt in dieser Show. Todesgeile Übernahme. Das Wahnsinnsteil. Total krass. Völlig ausgetroppt. Und jetzt in dieser Show. Der absolute Höhepunkt. One, two, three, four, wop, bada, doo, wop, wop, bam, boom. It's a dream. It's a dream. Dream. DJ Panda. Panda. Panda. Panda. Wir müssen ein kurzes Wort zu Open Airs, wenn es falls ein bisschen regnet, das macht uns gar nichts aus. Wir sind unter Dach, ich zumindest. Ne, wir überdachen dann. Auch in Kenzingen ist ein Notzelt aufgestellt. Wenn es falls regnet, gehen wir auf jeden Fall da rein. Wir machen jetzt so, die nächsten zwei Stunden hast du jetzt Pause, ja? Komm, mach mal das, ja? Ach, darauf falle ich doch nicht mehr rein. So, noch schon mal, jetzt kommt gleich Aktuelles und dann geht's weiter. Freuen Sie sich nicht zu früh, wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Das Wetter für Baden, Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz. In der Nacht klare Temperaturen um 16 Grad, am Tag wieder heiß und sonnig bei Temperaturen bis 30 Grad. Weiteren Aussichten, Sonntag schwül gewitterig, am Montag wird es etwas kühler und es kann auch zu Regenfällen kommen. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 24 Uhr mit Max Lehrer. Nordrhein-Westfalen soll künftig von einer rot-grünen Regierung unter Johannes Rau regiert werden. SPD mit... Das Summer's Magic, Summertime ohne Ende. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. Check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We are going on a summer holiday. If you want to go, heiße Nächte, heiße Nächte in Palermo. Watch me now. Ja, wir machen einen summer holiday und wir müssen für den großen Tag. Skateboard, Asphalt rennen. Sommer mit Radio Regenbogen. Summer, Sonne, Holiday. Hallo Nachtschwärmer! Cause it's never been beat. Round, round, get around. I get around. Yeah, get around. Round, round, I get around. Serving USA. Well, she got her day. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Besser, besser. Radio, Radio, Radio, absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey. Red Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, uh-huh. And sleep with me, shut up. And sleep with me, come on. Why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, uh-huh. And sleep with me, shut up. And sleep with me, come on. Why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, uh-huh. And sleep with me, shut up. And sleep with me, come on. Why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, uh-huh. And sleep with me. Shut up. listen to those old conventions, nor hide to suppress your real intentions. You're open-minded, at least that's what you keep on saying. Don't be afraid of doing what you are best in. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up. Shut up. 0:16 gleich. Partymäßig in den Samstag rein. Das sind die besten Tracks, zu denen sich mein Arsch je bewegt hat. It's cool. Ja, jetzt First Class Music. Neuvorstellung. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh nein. Tat an der Grenze des Erträglichen. So. Kamen schon X-Remixe von dem so Original raus, damals von Blue Monday, New Order. Jetzt haben wir einen neuen, aber der hört sich gar nicht schlecht an. Hört mal zu. Does it feel when you treat me like you do, and you've laid your hands upon me and told me who you are? I thought I was mistaken, and I thought I heard your words. I tell me, how do I feel? I tell me now, how do I feel? We'll be right back. Marco, hörst du mich? Marco, hörst du mich? Marco, hörst du mich? Egal, was es kostet. Heute Nacht komme ich über dich. Marco. Marco. Hörst du mich? Ja? Marco. Heute Nacht komme ich über dich. Bewegt euch, ihr müden Säcke. How low can you go? Ihr müden Säcke. Friends, ganz dick, wenn zur Zeit. Hallo, mach schon mal. Ich habe jetzt die Top 100 für den. Die aktuelle. Und zwar haben wir eine neue Nummer 1. Das hätte ich ehrlich als letztes erwartet. Und zwar Rhythmix mit Wish You Were Here ist die neue Nummer 1. Werden das gewählt? Okay, ihr seid die Kings, ihr seid die Wähler. An zweiter Stelle ist abgerutscht. Me von den Doven. Platz 3 ist Brian Adams, der war Platz 4 letzte Woche. Platz 4 ist Friends, das gerade läuft. Be My Lover ist Platz 5. Platz 6 ist Nightcrawlers, Push the Feeling On, das ist okay. Offspring, das kommt auch noch heute, ist Platz 7. Platz 8 Scream, Michael Jackson. Platz 9 Bon Jovi, die neue. Und Platz 10 Schlumpfen Cowboy Joe. Droste ist Platz 11. Back for Good, Take That, 12. Und Fan Factory hält sich wacker auf Platz 13. Super. Wonderful Days, Charlie Lanois ist Platz 14 und Roses of Red Kelly Family ist die nächste. Du musst ein Schwein sein, das bringe ich auch noch. Von den Prinzen ist Platz 17, da habe ich eine Spezialversion, dass er ein richtig Schweines ist. Ist ganz klar. DJ Bobo ist auf Platz 18. Und die Alice, wo ist der Alice? Das ist von Gompi. Das ist Platz 19. Das wäre auch wieder interessant für den Macho, neuen Song rauszubringen, so richtig außer der Art. Hä? Ich werde es mal sagen. Zum Beispiel, who sind die Blondies? Hey, Macho, hast du das gehört? Jetzt wissen wir, was wir produzieren. Immer freitags. Ab 22 Uhr, manchmal auch ab 20 Uhr, wenn kein Sport ist, ist Charlie 2000 hier bei Radio Ringbum. Ja! Charlie 2000! H-Blocks Rising High. Oh, ist das geil! Ich war immer freundlich, lieb und nett, kriegte nie irgendeine Frau ins Bett. Und dann auf Macho, cool und arrogant, plötzlich kamen sie angerannt. Und wieder seh ich, wie's im Leben läuft. Wer hart ist, laut und sich besäuft, kommt bei den Frauen besser an. Werde schon ein lieben Mann, daraus ziehst du Konsequenzen. Und du streitest um auch schlecht. Die Welt ist ein Gerichtssaal und die Bösen kriegen Recht. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Schwein sein. Du musst gemein sein in dieser Welt. Gemein sein. Denn willst du ehrlich durchs Leben gehen? Ehrlich. Kriegst ein Arschtritt als Dankeschön. Gefährlich. Weil ich weiß, dass ich's mir leisten kann, stell ich mich überall vorne an. Und ist einer sanft und schwach, hör mal, wie ich drüber lach. Bei den freundlichen Kollegen halt ich voll dagegen. Obwohl mich keiner mag, sitz ich bald im Bundestag. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Schwein sein. Du musst gemein sein in dieser Welt. Gemein sein. Denn willst du ehrlich durchs Leben gehen? Ehrlich. Kriegst ein Arschtritt als Dankeschön. Gefährlich. Schwein sein in dieser Welt. Schwein sein. Du musst gemein sein in dieser Welt. Gemein sein. Denn willst du ehrlich durchs Leben gehen? Ehrlich. Kriegst ein Arschtritt als Dankeschön. Gefährlich. Du musst gemein sein in dieser Welt. Du musst ein Schwein sein. 0 Uhr und 30 Minuten, Radio Regenbogen, Verkehrsservice. A8 Stuttgart, Karlsruhe, zwischen Karlsbad und Dreieck Karlsruhe in Richtung Karlsruhe. Baustelle 1 Kilometer stockender Verkehr. Und A8 Stuttgart, Karlsruhe, zwischen Dreieck Lehenberg und Heimsheim in Richtung Karlsruhe. Baustelle 2 Kilometer stockender Verkehr. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Sie tun, was sie wollen, nie das, was sie sagen. Oh, das ist ja... Charlie, Charlie, Charlie. Ein fanatischer Gerät außer Kontrolle. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie! Aber dieser alte Knacker hat jetzt die Cosmo-Power. Vorm Gewinnspiel machen wir jetzt Ärzte-Spezial. Eine Mene Muppe, wer frisst Puppe? Süß und saftig, 1,80 Mark, 1,10 Mark und du kannst gehen. Gehen kannst du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Das haut jeden von der Socke. Die Ärzte mit der tierischen Rap-Schocke. Den ganzen Tag von früh bis spät rappen wir so gut es geht. Wir sind Schlager, Fuzzis und keine Neger. Doch rappen kann ein Vater und auch ein Jäger. Baby, rappen kann ich, rappen kannst du, rappen kann ein Esel genauso wie ein Clou. Die Leute halten uns für ausgemachte Deppen, doch wir sind klasse, denn wir können rappen. Meine kleine Schwester ist ein ganz schlimmes Luder und wenn ich mal rappe, sagt sie: Schaff dich, Bruder, schaff dich, Bruder. Wir kriegen jede Tussi in jeder Disco. Von Ost-Berlin bis San Francisco. Wir knutschen sie ab, wir legen sie flach. Come on, everybody, und spricht mir nach. Spricht mir nach. Hey, Moment. das Radio ein. Immer dann, wenn ich dich küssen will, lass ich es lieber sein. Sie spielen überall dasselbe, Falcos neue LP. Ich höre Madonna und Christa Berg, nur die erste hör ich nie. Und darum drück ich das Radio ein. Und darum hack ich das Radio klein. Und darum schmeiß ich das Radio an die Wand. Und darum zünd ich das Radio an. Und das Radio brennt. Ich noch ganz genau an unsere erste Nacht. Wir lagen eng umschlungen auf dem Sofa, dann hast du das Radio angemacht. Sie spielten gerade dein Lieblingslied. Mir wurde schlecht, ich zog mich an und dann lief ich schreiend weg. Und darum drück ich dein Radio ein. Und darum hack ich dein Radio klein. Ja, da waren sie mal außergewöhnlich kreativ, die Ärzte. Und dein Radio brennt. Und dein Radio brennt. Und dein Radio brennt. Und dein Radio brennt. Und dein Radio brennt. Und dein Radio brennt. Und dein Radio brennt. Dein Radio brennt. So! Als kleiner Junge und der Rock'n'Roll nach Ostdeutschland kam, da haben die Kommunisten gesagt, er sei subversiv. Möglich, dass sie recht hatten. Genau. Kelly, blonde Tochter von Al Bundy. Das ist deine Lieblingsgruppe, ha? Oh Mann, die Gruppe hätte ich gern als Vater meines Babys. Weißt du, wie viele Mitglieder das sind? Okay. So, jetzt hier. Ich möchte aus dieser Folterkammer raus. Heute ist Freitag. Ich möchte nach Hause. Attention. Hi. Hey, ja. Jeder wackelt mit dem Kopf. Attention. Wir sind gar nicht ganz normal. Also bleibt dran, Leute. Ach, mach doch die Klappe zu. Und jetzt? Unser Gewinnspiel. Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt. Darauf haben Sie doch schon alle gewartet. Oh, wie niedlich. Und nun unser Gewinnspiel. Wir suchen 5 in der Breite. I want it now. 0188000. Das ist ein guter Rhythmus. Sie sind auch bei der Beachparty dabei. Unser Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Zack, zack, zack. Schon mal, der Song, der jetzt kommt, den müsst ihr langsam kennen, haben wir oft genug gespielt. One, two, here we go. I love your body not so much, I like your mind. In fact, you're boring, pretend not being of my kind. You keep on talking of some girl that I don't know. When will you shut up and when will we go? Sleep with me. Unser Gewinnspiel, wir haben 0 Uhr 48 0138 8000. Ruf mich bitte an. Alles klar, Generation of Love, die sind auch auf der Beach Party. Ja. Gewinnspiel! Halten Sie unaufgefordert Ihre Ausweise bereit. Wer sich nicht ausweisen kann, wird vorläufig festgenommen. Und weil es so schön war. nicht wissen. Die geballte Ladung für Leute mit Power. Radio Regenbogen. Was für eine Dröhnung. Hallo Lachschwimmer. Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Die sollen jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau.